So, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist Barbara Ehlichmann und das ist die zweite Episode. Und die wird natürlich noch schlechter werden als die erste, weil bei mir wird es so ablaufen, dass es bei mir immer schlechter werden wird und nicht besser. Ja, mein Mikro steht gerade auf drei Büchern, wird von drei Büchern getragen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Einmal How Not to Die von Michael Greger. Dann Ein wenig Leben und Das Trümmerkind, eine tolle Mischung. Ich finde es, also das alleinige Hochladen des Podcasts ist ja schon ein Kampf für sich. Also ich habe mich gestern so darüber aufgeregt, ich habe einen Podcast über das Hochladen eines Podcasts gemacht, weil das unfassbar umständlich ist. Vielleicht mache ich es mir auch einfach nur umständlich, aber ich finde es zum Beispiel auch sehr schwierig, seinen Podcast in eine Kategorie einzuordnen, zumal die Kategorie Vorschläge für einen Podcast jetzt nicht gerade vielfältig sind. Also ich habe das Gefühl, diese Kategorien wurden seit gefühlt 80 Jahren nicht mehr geändert und ich würde mich jetzt auch nicht unbedingt in die Kategorie Comedy einordnen, das ist, glaube ich, das Letzte, wo ich mich einordnen würde, auch wenn ich vielleicht ab und an lustig bin, haha. Also ich bin einfach keine Kategorie. Naja, egal, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich würde gerne über das Thema Kommunikation, beziehungsweise Kommunikation ist keine Quantenphysik, reden. Sehr umfassendes Thema, ein sehr großes Thema. Ich werde natürlich jetzt heute nicht alles abkapseln. Ich würde nur gerne auf einige Aspekte eingehen, die mich sehr, sehr beschäftigen, beziehungsweise die mich zur Verzweiflung bringen. Und wie immer werde ich natürlich sehr, sehr durcheinander reden. Und das wird alles überhaupt keinen roten Faden ergeben. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch völlig egal. Kommunikation. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen nicht reden können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen ein ganz, ganz großes Problem haben und ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie generationsabhängig ist. Ich glaube, es betrifft einfach alle, dass ganz, ganz viele Menschen ein großes Problem haben, Dinge zu äußern, die sie bewegen, entweder im positiven oder im negativen Sinne. Und natürlich erwarte ich nicht, dass jeder so unfassbar kommunikativ ist wie ich. Also ich bin eigentlich an sich ein sehr ruhiger Mensch. Aber ich bin auch jemand, der gerne sein Innerstes nach außen trägt, beziehungsweise Dinge anspricht. Natürlich kann man das jetzt nicht von jedem erwarten. Und das ist auch gut so. Jeder ist unterschiedlich, jeder ist auf seine Art und Weise besonders, aber es nervt mich auch. Also es nervt mich, dass Menschen nicht kommunizieren können. Und damit meine ich, Sachen zu kommunizieren, die man schön findet, die man nicht so toll fand, was wiederum aber dein Gegenüber vielleicht nicht weiß. Und deswegen gibt es ja diese wunderbare Funktion Kommunikation, wo man quasi äußert, was man vielleicht nicht so toll fand. Aber das, nicht mal das kriegen Menschen hin. Also das wird, ich merke schon, das wird ein sehr zynischer Beitrag, aber was soll's. Ich finde, es könnte sehr, sehr einfach oder einfacher sein, Dinge zu kommunizieren, warum man sich so oder so verhält, warum es plötzlich so ist und warum es plötzlich so ist und warum man denkt, dass jetzt irgendwas komisch ist oder ich weiß nicht, man kann alles kommunizieren. Und warum können die Menschen nicht kommunizieren? Ich glaube, da gibt es einfach verschiedene Gründe. Zum einen glaube ich, dass viele glauben, das wird sich schon irgendwie ergeben oder es ist mit gewissen Erwartungen an dein Gegenüber geknüpft, die natürlich in der Regel nicht erfüllt werden können, weil deine Erwartungen einfach zu groß sind oder anders sind. Oder es kommt, ich meine einfach, man sollte sich irgendwie doch schon entgegenkommen. Gut, wobei das, was ich gerade gesagt habe, hat jetzt nicht so viel Sinn ergeben, aber egal. Ich finde einfach, dass Dinge kommuniziert werden könnten und das auch möglich wäre, wenn sich die Menschen nicht selbst so massiv im Weg stehen würden. Weil dann müssten sie sich ja sich selbst auch irgendwie stellen, sich damit auseinandersetzen und jegliche Emotionen, die einen daran hindern oder irgendwie blockieren, einfach überwinden. Und ja, ich glaube, es könnte einfach ganz, ganz viel Schönes entstehen und weniger Zeit verloren gehen, wenn man sich einfach sich selbst stellt und seine Angst überwindet und einfach Dinge anspricht. Und einfach auch aus seiner Bequemlichkeit rauskommt. Weil wenn du dich quasi, wenn du das nicht machst, wirst du immer wieder in diese gleiche Situation kommen. Egal mit wem, egal wann, es wird dich eigentlich immer einholen und dich immer konfrontieren und es wird sich immer wieder das Gleiche wiederholen. Und solange du nicht kommunizierst, wird sich auch nichts ändern. Solange du nicht kommunizierst, was in dir vorgeht, was dich belastet oder mit was du zu kämpfen hast oder was du nicht gut findest oder was auch immer, solange du das nicht kommunizierst, wird sich auch nichts ändern. Du kannst von deinem Gegenüber keine Erwartungen stellen, war das jetzt ein deutscher Satz, was weiß ich, solange du nicht bei dir selbst anfängst. Und dann gibt es wiederum eine andere Seite. Wenn du dich quasi in einer Position befindest, wo du quasi die ganze Zeit kommuniziert hast und geredet hast und eigentlich sehr, sehr viel Energie in diese Beziehung reingesteckt hast. Mit Beziehung meine ich jetzt, was weiß ich, freundschaftlich, familiär, partnerschaftlich, was auch immer. Wenn du dich auf dieser Seite befindest, wo du quasi sehr viel Energie reingesteckt hast und wirklich alles für diese Beziehung gegeben hast und immer diejenige warst oder derjenige warst, der den Mund aufgemacht hat, der es angesprochen hat und du eigentlich in der Regel immer derjenige bist, stellt sich die Frage, willst du, dass das immer so weitergeht? Und wenn ich mal jetzt von mir ausgehe, habe ich mich schon oft in solchen Situationen wiedergefunden, wo ich sehr, sehr viel Energie da reingesteckt habe, wo ich immer wieder den Mund aufgemacht habe, wo ich kommuniziert habe und was weiß ich nicht und sich das Ganze immer wieder wiederholt hat und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich mir gesagt habe, Moment mal, Maria, wie viel bist du dir eigentlich selbst wert? Und warum lässt du das mit dir machen, wenn sich augenscheinlich nichts ändert, beziehungsweise du immer eigentlich diejenige bist, die den Mund aufmacht? Und da habe ich dann irgendwann die Bremse gezogen und mir gesagt, okay, jetzt fange ich mal an zu schweigen, jetzt bin ich nicht mehr diejenige, die den Mund aufmacht, jetzt bin ich nicht mehr diejenige, die da Energie reinsteckt. Wenn es so sein soll, dann soll es so sein, dann ist es eben vorbei. Oder was heißt vorbei? Vorbei klingt wieder zu melodramatisch, was weiß ich. Aber ich meine damit, dass wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, okay, du kommunizierst immer wieder und es ändert sich nichts und du machst immer wieder den Mund auf und du bist eigentlich immer diejenige, die am Zug ist, dann musst du dir die Frage stellen, wie viel Energie willst du da noch reinstecken? Und wie groß ist dein Wert dir selbst gegenüber? Und das ist nämlich auch so ein Punkt, wenn du quasi merkst, okay, ich möchte keine Energie da mehr reinstecken, dann, nur dann wird sich was ändern. Also es gibt quasi zwei unterschiedliche Punkte. Zum einen die Sache, okay, dich belastet etwas oder du findest etwas schön oder irgendwas, irgendwas, was dich quasi beschäftigt, kommuniziere es, sonst wird sich nichts ändern. Oder wenn du auf der anderen Seite stehst und quasi die ganze Zeit kommunizierst und Energie reinsteckst, hör damit auf, sei dir selbst was wert und nur dann wird sich was ändern, in welche Richtung auch immer es sich irgendwie drehen wird. Weil deine Lebenszeit, so platt und so plump es auch, platt und plump das auch klingen mag, deine Lebenszeit ist begrenzt und du musst dich fragen, wie viel Energie willst du da reinstecken? Steck doch erstmal Energie in dich hinein. So, ne? Meine Güte, das klingt alles unfassbar wie nach Astro TV. Nicht, dass ich das gucken würde. Aber das ist so ein Thema, was mich sehr, sehr beschäftigt. Schon viele Jahre beschäftigt. Und in meinem Fall denke ich mir dann so langsam, Mensch Maria, du kannst nicht immer diejenige sein, die den Mund aufmacht. Wenn du möchtest, dass sich was ändert, musst du auch einfach mal den anderen Weg einschlagen, wo du quasi nicht weißt, in welche Richtung es gehen wird. Aber ich bin quasi die ganze Zeit die eine Richtung gegangen und weiß, wie es geendet hat oder weiß, wie es verlaufen ist. Und deswegen schlage ich einfach mal den anderen Weg ein, um zu gucken, wie sich dieser Weg anfühlt. Auch egal, welche Beziehung ich da mit meine. So, 12 Minuten über Kommunikation geredet, das ist ein unfassbar großes Thema und damit schneide ich oder bespreche ich nur 5% davon vielleicht. Aber vielleicht veranlasst das den einen oder anderen, höchstwahrscheinlich überhaupt niemanden, aber ne, vielleicht regt das den einen oder anderen zum Nachdenken an und vielleicht aber auch nicht, was weiß ich. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie oft ich hier eine Episode reinstelle. Es kann auch sein, dass es die letzte sein wird. Ich habe keine Ahnung. Ich mache es einfach so, wie ich mich damit fühle und je nachdem, was mir einfällt oder was mir passiert, je nachdem mache ich dann eine Episode. Und ich weiß auch gar nicht, wohin das führen wird. Ich weiß nicht, wohin es führen wird, aber wir werden sehen. Gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch, heute ist Freitag, der 23. Februar 2018 und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dann.